Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Heute Monetarisierung und ihre Folgen, Teil 1. Warum? Ich weiß noch nicht, wie weit ich komme. Es gibt so unglaublich viele Monetarisierungsmöglichkeiten. Also wie kann ich ein Produkt beschaffen, wie komme ich dann zu meinem Geld oder wie komme ich immer wieder zu Geld? Und das wird eine Zeit lang dauern und dann überlegen wir uns, was heißt denn das eigentlich, wenn ich ein Produkt so oft monetarisieren kann oder so verschieden monetarisieren kann. Das ist ganz schön viel. Deswegen mal gucken, wie weit wir heute kommen und dann geht es einfach nächste Woche weiter. So, wir machen das Ganze am Hauptbeispiel Computerspiele, Videospiele, weil dort ist es einfach so, dass es die meisten Monetarisierungsmöglichkeiten gibt. Mir fällt jetzt nichts ein, wo man noch mehr oder noch unterschiedlicher monetarisieren könnte. Ein paar Sachen gibt es natürlich woanders. Wir überlegen das kurz bei Musik. Ja, du machst eine CD. Ja, du bist Künstler und sagst, okay, ich mache ein Lied, ich mache eine CD. Dann wird die CD verkauft, dann wird aber auch die Single verkauft. Da auf der Single gibt es eine Special Version und das wollen die Leute oder vielleicht ein Zusatzlied, das gibt es nur auf der Single, also verkauft sich natürlich auch die Single. Dann gibt es Musikvideos im Fernsehen und auf YouTube, das wird dort nochmal finanziert. Das Fernsehen zahlst du mit deinen Gebühren mit, YouTube gibt dir Geld, wenn das Video so und so oft geklickt wird. Dann kommt es im Radio, das zahlst du mit den Radiogebühren. Dann kommt eine Best-of-CD, wo wieder dieselben Lieder oben sind, aber ein exklusives Lied und dann kaufen die härtesten Fans eben auch diese Best-of-CD, obwohl sie alle anderen CDs schon haben und in Konzerte bezahlst du das natürlich wieder, aber dann hast du den Live-Act. Also so kann ich ein einzelnes Lied schon sehr oft monetarisieren und auf sehr viele verschiedene Weisen. Bei Filmen wäre das zum Beispiel, ein Film kommt ins Kino, dann ist es so on-demand, früher war es, man leiht sich das aus, dann ist es auf Amazon, auf Netflix, dann ist es im Fernsehen, da zahle ich es wieder mit meinen Gebühren, dann kommt eine Spezialedition heraus, mein Paradebeispiel ist Herr der Ringe, dann kam Herr der Ringe die Spezialedition, dann kam Herr der Ringe die Weihnachtsedition und dann kam Herr der Ringe die Extended Version, wo du dann plötzlich wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich mehr Content hast. Bei der Extended Version ist es sehr unterschiedlich, teilweise, meistens kommen die nicht ins Fernsehen, das heißt, willst du diesen zusätzlichen Content sehen, musst du wieder die DVD kaufen, bei Herr der Ringe kam es dann tatsächlich doch, bei X-Men 3 waren das ein paar Minuten. Da habe ich mir keine Ahnung, warum ich mir diese DVD gekauft habe, aber das ist einfach lächerlich, ja, das ist keine Extended Version, die haben halt irgendwo, ja, 2, 3 Szenen dazu und das war's, also das erwarte ich mir nicht, wenn ich dann so viel Geld bezahle. Also, da sind immer so Mechaniken drinnen, die sind okay und dass sich so ein Film rentiert, muss das auch sein. Beim Film geht es zu 99% nur darum, wie viel wird in Amerika in den ersten Wochen oder Monaten eingenommen. Ja. Bei richtigen Blockbustern ist es so, da geht es eigentlich nur darum, da geht es um hunderte Millionen, alles nachher ist noch nett und gut. Bei billigeren Filmen kann sich das nachher rentieren, aber natürlich versucht man hier die Kuh so lange wie irgendwie zu melken. Wie ist das jetzt bei Videospielen? Ja, das ist dann das riesengroße Ding und wir werden uns überlegen, warum ist es so und welche Auswirkungen hat es. So, zum einen kann man ein Videospiel zum Vollpreis kaufen. Das sind so 60, 70 Euro. AAA-Titel, ja, also die stärksten Titel, die werden einfach AAA-Titel genannt. Da geht es auch darum, wie viel Produktionskosten haben die. Und man kann in den Fachhandel gehen, was wirklich sehr, sehr zurückgegangen ist, wenn ihr euch in den Elektromärkten mal umseht. Da war früher teilweise war das ein ganzes Stockwerk voll nur mit Videospielen. Das ist brutal zurückgegangen, auch DVDs und CDs, weil das heute alles übers Internet geht. Sonst sind das Plattformen wie zum Beispiel Steam oder der Epic Game Store, wo man dann diese Spiele online kaufen kann. Dann lädt man sie runter und ein, zwei Stunden später kann man sie spielen. Es gibt natürlich durchschnittliche Titel und Independent-Titel, die müssen meistens Abstriche machen in den Kosten, das heißt, man hat weniger Produktionskosten, das Spiel hat dann natürlich auch weniger Werbung und es sieht von der Grafik her nicht so up-to-date aus oder es gibt halt andere, es ist nicht zu lang oder andere Einschränkungen und dann muss man vielleicht auf 40, 30 Euro gehen oder Independent, es hat eben nur eine Person gemacht oder nur eine Gruppe und dann wird es noch billiger. Es kann aber sein, dass so ein neues Spielgefühl ist oder so eine neue Idee, dass das auch wirklich zum Vollpreis verkauft wird. Ist möglich. Aber was haben wir hier? Ich habe einen Produktsack, so und so viel kostet das Produkt, das Geld kriege ich und dann können die Leute das verwenden. Über diese Plattformen kann man auch noch schenken, also das bieten sie dir auch an, dass du direkt sagst, du kaufst ein Spiel für jemand anderen. Es gibt ganz viele, viele Vergünstigungen, Bundles und Summer Sales. Also wer sich da informiert, du kannst heutzutage wirklich für sehr wenig Geld sehr, sehr, sehr viel spielen. Also es ist immer so, dass du sagen kannst, okay, irgendwo bei Steam gibt es dann eine Vergünstigung für einzelne Spiele, das gibst du in deine Wunschliste, jedes Mal, wenn das vergünstigt wird oder so, wird dir gesagt, hey, das gibt es jetzt billiger. Es gibt Summer Sales, über den Sommer ist ganz, ganz viel günstiger. Das ist oft so eine Flaute von Videospielen, ist inzwischen auch nicht mehr so, weil man sagt, da gibt es so diese Löcher, wo die Leute vielleicht auch nicht so viel kaufen, da gibt es dann ganz viel, also ganz viel Ausverkauf, wo man wirklich in Massen kaufen kann, wo du Spielstunden kaufen kannst, die vielleicht dein Leben überschreiten, und so Bundles, wo du sagst, alle Call of Duty oder so, da hast du plötzlich irgendwie 10, 20 Spiele um 100 Euro, aber von den Spielstunden oder von der Intensität her ist es dann verdammt viel. Dann gibt es immer noch auf diesen Plattformen diese Aktivierungscodes, also du hast einen Code und damit bekommst du ein Spiel. Was kann man jetzt mit diesen Aktivierungscodes machen? Es kann zum Beispiel so sein, dass du die bei einer Zeitschrift kriegst. Du kaufst eine Computerzeitschrift wie die GameStar zum Beispiel, dann kriegst du einen Aktivierungscode und so kommst du dann zum Spiel. Und wenn du sagst, ja, das Heft interessiert mich und hey, das ist ein cooles Spiel, das hätte ich auch gern, ist das eine Art, wie man ein Spiel monetarisiert, um einiges später. Also das sind natürlich keine Spiele, die jetzt neu rauskommen, aber da kann man sagen, hey, das wollte ich schon immer mal spielen, das gibt es zur Zeitschrift dazu, da kaufe ich mir das. Es gibt auch Codes von anderen Ländern, die einfach nicht so viel für dienen oder einfach wo die Leute nicht so viel Gehalt bekommen, die dann billiger sind, die werden dann teilweise in andere Länder verkauft. Das kann man dann online machen, das ist natürlich sehr fragwürdig, ja, weil man hier das System ein bisschen ausnutzt. Aber auch so kann man hier monetarisieren, wenn jemand sagt, das ist mir zu teuer, von dort hol, das ist billiger. Es ist zumindest eine Art der Monetarisierung, wenn auch sehr fragwürdig. Dann gibt es so Spiele-Sammlungen. Da kannst du, sagen sie zum Beispiel, das sind 5 Titel, die weißt du nicht, das geht so Richtung Glücksspiel, und die kannst du dir kaufen oder die kannst du jemand schenken, da könnte ein AAA, ein aktuelles AAA-Spiel dabei sein, und das sind dann meistens, ich habe mir einige Sachen auf YouTube angeguckt, wo die Leute diese Bundles da auspacken, da war nur Schrott dabei. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand jetzt wirklich da was Großartiges bekommen hätte, und wenn wird es zelebriert, ist immer die Frage, wie viele AAA-Titel sind da drinnen, und wenn, machen sie da nicht eine Werbekampagne, wie das einer auspackt, den, wo das einfach gestellt ist. Also da kann man nicht so wirklich hinter die Fassaden blicken, aber auf jeden Fall gibt es so Sammlungen, die man kaufen kann, was auch erklärt, unter anderem erklärt, warum extrem viele Low-Budget-Produkte auch irgendwie am Markt sind und ihre Käufer haben. Dann gibt es Achievements über diese Plattformen. Das ist jetzt mehr eine Motivationsmonetarisierung quasi, dass ich sage, wenn du über Steam spielst und du schaffst in diesem Spiel gewisse Sachen, dann zeigt dir Steam dieses Achievement an und sagt, hey, du hast was ganz Besonderes erreicht, du bist 20 Mal gesprungen in dem Spiel. Diese Achievements können sehr, sehr einfach sein, also teilweise passieren die aus Versehen, bis hin zu fast unmöglich. Also es gibt Achievements, die dann irgendwie noch niemand geschafft hat. Das soll dann die Leute motivieren, und es gibt Leute, die gehen tatsächlich hier und sagen, naja, ich kaufe Spiele nach Achievements. Ich kenne da tatsächlich jemanden oder über jemanden, der sucht sich AAA-Titel aus mit den meisten Achievements, und dem sein Ziel ist dann tatsächlich alle Achievements hier irgendwie zu erreichen. Und du siehst teilweise, also eine Geschichte ist, er hat seinen Controller irgendwie mit Tape festgebunden, weil das Auto irgendwie 2000 Mal im Kreis fahren muss, und dann legt er das hin, geht was essen, kommt wieder und macht das nächste Achievement. Da gibt es einfach Leute, die sehr darauf ansprechen, es macht ihnen Spaß, diese außergewöhnlichen Sachen zu erreichen, und auch dadurch werden Spiele verkauft. Es gibt dann bei diesen Achievements oder bei diesen ganzen Sachen noch Bilder und Auszeichnungen, oft bei Billigspielen, und tatsächlich dürfte das ein wichtiger Punkt sein, wie sich auch billigst Spiele monetarisieren, dass man bei dieser Plattform wie Steam zum Beispiel sagt, naja, in meinem Spiel gibt es so und so viele Bilder, ja, wenn ihr das Spiel kauft und durchspielt, dann kriegt ihr irgendwelche Bilder oder Trophäen oder so, die könnt ihr euch dann in diesem Steam-Programm ansehen und andere können das ansehen oder ich glaube, man kann sogar handeln und dann kannst du sagen, hey, ich habe hier was ganz Außergewöhnliches von irgendeinem Spiel, das keiner kennt, das einen Euro kostet und das eigentlich nicht besonders unterhaltsam ist, habe ich hier aber spezielle Bilder. Also man hat dann immer so den Sekundärgewinn oder einfach eine Metaebene oder eine weiter hinterliegende Ebene, wo man sagt, auch dort spielt sich noch sehr viel ab und das Spiel im Vordergrund ist hier eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Verschiedene Anbieter ist auch so eine Sache, dass man sagt, ja, ich habe in meinem Spiel zum Beispiel ganz einfach gesagt 30 Levels. Wenn du es aber über Steam kaufst, kriegst du ein 31. Level und noch ein paar Items. Wenn du es über Amazon kaufst, kriegst du ein anderes 31. Level. Und wenn du es über weiß Gott was kaufst, kriegst du noch ein anderes Level. Wenn du alles haben willst, und bei Assassin's Creed war das so, dann musstest du 7 oder 8 Mal kaufen, also quasi überall, wo das angeboten wurde, dass du alle Levels kriegst, dass du alle Ausrüstungen bekommst. Das ist dann teilweise sogar so, dass es das Spiel wieder kaputt macht. Ja, das kann sein, dass du dann schneller hochlevelst, dann ist das Ganze nicht mehr gebalanced, irgendwann bist du zu stark oder du hast Equipment, dass du zu stark bist und es ist eigentlich kein Spaß mehr, weil du zu übermächtig bist. Das ist nicht das, was Spiele im Normalfall wollen, sondern die wollen sehr ausgebalanced, wie ist die Herausforderung und wie ist das Erfolgserlebnis und dann überlege ich mir, was will ich und dann gehe ich eher zu Dark Souls oder eher zum leichten Spiel. Aber teilweise kann das tatsächlich das Spiel brechen, wenn ich hier irgendwelche Zusatzinhalte bekomme. Dass man es dann mehrmals kaufen muss, ist natürlich schon sehr fragwürdig. Und dass ich dann irgendwie alles bekomme. Also das ist natürlich künstliches Zurückhalten und hier zu versuchen, wieder ein bisschen Geld zu machen. Spezialeditionen ist natürlich auch so eine Sache. Es gibt so Spezialeditionen, wo dann irgendwelche Statuen dabei sind, irgendwelche Artbooks dabei sind und so weiter, wo das Spiel natürlich dabei ist. Das kostet dann teilweise richtig viel Geld, diese Boxen kosten aber natürlich auch an sich. Also da kann schon mal sein, dass ein Spiel um 100, 150 Euro verkauft wird, aber da habe ich, ja, wenn da 3000 Personen rauskommen, könnte ich den Umsatz ausrechnen, aber das habe ich nicht das Reingewinn, weil gerade so Starten so meistens viel Geld kosten und Bücher natürlich auch ihr Geld kosten. Aber hier kann ich auch sagen, es gibt einfach limitierte Versionen, Spezialeditionen, limitierte Editionen, wo ich dann nochmal mehr Geld rausholen kann. So verkaufe ich mal einfach mein Spiel. Das ist einfach, so gehe ich her und das ist ein Spiel, das ist ein Produkt, das ich verkaufe. Jetzt will ich zusätzliche Sachen verkaufen. Das wären zum Beispiel Add-ons oder DLCs. Da geht man her und sagt, okay, du hast ein Spiel, du hast Super Mario, aber du bekommst noch ein paar Levels dazu. Die kannst du dir dann dazu kaufen. Add-on ist meistens ein bisschen größer und heißt, auch du kannst es im Laden kaufen, oder früher hieß das so, bei World of Warcraft nennt man das noch Add-on, dann hieß es DLC Download Content, das heißt, du kannst es nur mehr übers Internet runterladen, also wenn du kein Internet hast, dann kannst du das nicht haptisch kaufen, sondern dann kannst du das einfach nur mehr irgendwie runterladen. Die sind meist ein bisschen kleiner, also meistens ist Add-on wirklich eine große Erweiterung, DLC eine kleinere, aber mag auch mal anders sein. Punkt ist, man kann sich überlegen, wie viel Geld zahle ich für ein Videospiel so pro Stunde. Und meistens ist es beim Add-on und beim DLC dann mehr. Das heißt, die gehen her und sagen, zum Beispiel du hast hier ein Spiel mit 50 Stunden, kostet 50 Euro, du zahlst pro Stunde 1 Euro circa. Ja, also das Hauptspiel ist 50 Euro, spielen kannst du dann noch 50 Stunden, spielen kannst du dann noch 100. Also je nachdem, wie viel Aufgaben du machen willst, kannst du dann zwischen 50 und 100 Stunden spielen und zahlst pro Stunde so 1 Euro bis vielleicht nur 50 Cent. Bei den DLCs und Add-ons wird es dann wesentlich mehr. Also du zahlst einfach pro Stunde meistens mehr. Das heißt, da versuchen sie dann mit weniger Arbeit nochmal intensiver Geld rauszuholen. Eine Schweinerei ist, wenn das Ende zum Beispiel nicht dabei ist von dem Spiel und um das Ende dann sehen zu können oder spielen zu können, musst du dann tatsächlich zusätzlich was kaufen und das ist dann im Verhältnis teurer, ist aber sehr verpönt. Warum macht man das jetzt generell? Weil es einfach so eine Maschinerie gibt, wie so ein Spiel entsteht, und dann muss es zuerst geschrieben werden, dann muss es programmiert werden, dann muss es getestet werden. Während es getestet wird, können die Programmierer nichts machen, es sei denn, sie haben schon das nächste Spiel, aber man kann diese Zeit nutzen, um dann zum Beispiel noch ein DLC oder ein Add-on zu machen. Also es hat schon sinnvolle Möglichkeiten, warum das auch gemacht wird, dass man das Ganze auslastet, und es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Erweiterungen. Dann kann ich versuchen, mein Spiel laufend zu monetarisieren, dass ich einfach sage, okay, ich will eigentlich regelmäßig Geld haben. Das wäre zum Beispiel World of Warcraft, da heißt es einfach, du zahlst zwischen 11 und 13 Euro pro Monat, dass du überhaupt spielen kannst. Einfach, okay, dieses Spiel erfordert das, dass du das regelmäßig zahlst. Warum dürfen die das, oder warum würde das überhaupt durchgehen? Ich bin sicher der Meinung, dass 11 bis 13 Euro viel zu viel sind. Also ich glaube, das könnte man auch bei 5 Euro ansetzen. Aber das sind Server, das wird alles online gespielt. Das sind Server, die können gewartet. Das sind Game Master, die können bezahlt, dass du da hinschreiben kannst, hey, irgendwas passt nicht. Das ist ein gewaltiges Spiel, das ständig serviciert werden muss, das ständig betreut werden muss, das sich auch ständig erweitert. Wir haben dann den Begriff Games as a Service, das heißt, ich habe einfach ein Spiel, das sich ständig erweitert, das ständig lebt, und dann macht es einfach auch nur Sinn für den Publisher, immer wieder Erweiterungen rauszugeben, wenn das regelmäßig Geld bekommt, regelmäßig Geld einspielt. Das kann schon sein, dass das dann regelmäßig neue Kunden anzieht, aber das wird nie so viel sein. Normalerweise kommt ein Spiel raus und dann wird es gekauft. Und wenn du die ersten paar Monate versemmelst, dann wird es schon richtig schwierig, das zu monetarisieren. Da sage ich, die spielen, sollen regelmäßig zahlen, dafür kriegen sie regelmäßig Inhalte. Hin und wieder gibt es das, dass ein Spiel rauskommt und regelmäßige Inhalte nachgeschickt werden, einfach um das Spiel langsam zu erweitern und den Leuten auch Zeit zu geben, es kennenzulernen. Und es kostet nichts. Das können sich eben einfach viele Firmen nicht leisten, oder man kann es sich nur leisten, wenn man sieht, okay, dafür kaufen ständig wieder neue Leute dieses Spiel. Zum Beispiel Minecraft ist da eine sehr gute Idee gewesen, gerade in den Anfangssituationen, weil da war es ganz einfach so, dass über YouTube so viele Leute, so viele YouTuber Minecraft gestreamt haben, dass ständig eben neue Leute informiert wurden, hey, dieses Minecraft könnte doch cool sein, das kannst du unendlich erweitern. Also Minecraft ist auch perfekt, um mit wenig Inhalten das sehr weit zu erweitern, oder mit wenig Aufwand, sagen wir so, mit wenig Aufwand, das sehr viele Erweiterungen zu machen, neue Crafting-Sachen, neue Materialien, neue Welten, Portale, weiß Gott was, und dadurch, dass er ständig kostenfreie Werbung über YouTube bekommen hat, kann man sagen, je mehr ich erweitere, desto mehr neue Kunden kommen. Also so funktioniert es. Games as a Service haben immer wieder das Problem, hey, taugt es den Leuten, motiviert es die Leute über so lange Zeit, ja, das ist relativ schwierig, Leute über lange Zeit zu motivieren. Besondere Server, dann gibt es so ein bisschen dekadente Sachen, wie du kommst auf einen ganz speziellen Server und da hat man eben irgendwelche Vorteile, oder du hast mehr Inhalte, mehr Zugriffe, was wir vorher gesagt haben, du kaufst es dort und da und bekommst Zusätze, hier ist es, du kaufst das Spiel vielleicht, wenn du monatlich zahlst, dann bekommst du aber irgendwelche Zusätze, irgendwelche Erleichterungen. Zugriff zu einer Spielebibliothek, das ist genau, das ist der nächste Punkt. Es kann natürlich auch sein, und das ist eine neue Idee, die jetzt erst sehr stark aufkommt, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Spielesammlung und wenn du monatlich zahlst, dann hast du einfach hier Zugang zu so und so vielen Spielen. Du kannst spielen, was du willst. Du zahlst nicht mehr pro Spiel, und das kann durchaus sein, dass das die Zukunft ist. Das ist aber anders als bei Netflix oder bei Amazon. Ja? Weil bei Amazon gehe ich her, sehe eine Serie oder sehe einen Film und sage dann, okay, und jetzt sehe ich den nächsten Film. Der dauert 2 Stunden, eine Serie dauert 10 Stunden von mir, das ist sicher länger, aber das ist eine Zeit, und die bleibt in einem Rahmen, und dann will ich vielleicht eine Serie sehen, dann will ich wieder einen Film sehen, dann will ich dieses oder eine Doku, was auch immer, und da switche ich viel herum. Beim Spiel wie Assassin's Creed, das 50 Stunden oder 30 Stunden dauert, und der Witcher, das 40, 50 Stunden dauert, da brauche ich nicht so schnell ein neues Spiel. Vor allem nicht pro Monat, ja. Deswegen Ist das schwierig hier zu sagen, wenn es kleine Spiele sind? Ja, dann switcht man sehr gerne. Wenn du sehr viel spielst, dann wird sich dieses System rentieren. Wenn du sehr wenig spielst, kaufst du dir um 60 Euro ein Spiel und bist 2-3 Monate ausgelastet und dann kaufst du dir das nächste Spiel. Also die Idee gibt's, ja. Also wird immer mehr versucht umzusetzen, da ist viel, was einfach dann gestreamt wird. Und also das kann sein, du kannst dir das dann runterladen, installieren und spielen. Oder neue Ideen ist jetzt natürlich, du kannst durchgehend streamen, da ist es einfach so, du zahlst einen monatlichen Betrag, ja, sagst dieses Spiel jetzt und du brauchst es nicht installieren, diese Computer stehen irgendwo, sie streamen dir es übers Internet und du kannst sofort anfangen, du kannst 20 Minuten reinspringen und sagen, ne, freut mich nicht, zack, switchen, anderes Spiel. Da ist das Problem, hat man wirklich diese Internetbandbreite. Aber wenn, ist es natürlich ein richtig gutes Modell, dass ich einfach sage, du hast einen monatlichen Betrag und egal, ob du auf deinem Handy spielst, ja, da gibt es schon Adapter, dass du dann ein Joypad dran gibst, über dein Handy spielst, am Fernseher spielst, du brauchst keine PC mehr, du brauchst keine Rechner mehr, du brauchst einfach nur irgendeine Art von Bildschirm und irgendein Eingabegerät und schon und Internet. Ja? Und schon kannst du dich verbinden und sagen, ich spiele dieses Spiel auf dem kleinsten Bildschirm, auf dem größten Bildschirm, was auch immer und switch sofort die Spiele, ich muss nicht warten, es geht einfach relativ schnell. Also das kann sich durchaus durchsetzen. Problem natürlich, jeder Anbieter hat hier so seine Spiele. Und wenn du andere Spiele spielen willst, das ist dasselbe wie bei Konsolen. Man verkauft eine Konsole und sagt, wir haben hier Exklusivtitel. Man verkauft die nächste Konsole, wir haben Exklusivtitel. Willst du beide Sachen spielen, brauchst du beide Konsolen. Ja, das ist die Zukunft, eben diese Streaming-Dienste. Dann gibt es was Wichtiges, und zwar Microtransactions. Die gibt es schon relativ lange und da hat auch so das Gesetz nicht so richtig drauf reagiert, was ist denn das eigentlich? Man hat hier vermeintlich kleine Beträge, die bezahlt werden. Gerade beim Handy ist es ganz viel, bei Handyspielen ist es, Smartphone-Spielen ist es ganz oft so. Du hast hier kleinere Beträge von ein paar Euro und oder von ein paar Cent bis ein paar Euro und mit diesen Beträgen werden dann Sachen bezahlt. Microtransactions ist ein riesengroßer Punkt und ich würde sagen, behalten wir uns fürs nächste Mal auf und schauen dann, was Free-to-Play ist und was Pay-to-Win ist und so weiter. Hey, wenn ihr irgendwas wisst, was ich bis jetzt schon vergessen habe, es kommen dann auch Beta-Vorbestellungen, Crowdfunding, Geld mit Spielen verdienen, Firmen und Konzerne finanzieren, dann Spiele und staatliche Unterstützung. Wenn ihr jetzt schon was wisst, was hier fehlt, einfach ab in die Kommentare, dann gebe ich es noch dazu. Aber Microtransactions ist so ein Riesenpunkt, der dauert sicher 10 Minuten. Ich bin schon gespannt, wenn ihr glaubt, was ihr euch erwarten könnt, auf was das Ganze rausläuft, ja, einfach auch ab in die Kommentare, darauf wäre ich sehr gespannt. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, hören und sehen wir uns nächste Woche und segeln wir Straffalt und auf zum Horizont. Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabe und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wie monetarisieren sich generell Unterhaltungsprodukte, vor allem bei Videospielen? Wir sind bei Microtransactions, besonders bei Smartphone-Spielen ist das wichtig. Was ist das? Man geht her und zahlt vermeintlich ganz wenig Geld für ein bisschen was. Ja? Wenn man sich das umrechnet, was das so pro Stunde kostet, sind das meist astronomische Kosten. Man zahlt ein paar Cent oder schon ein paar Euro, damit man vielleicht bei Candy Crush noch 5 Züge weiterspielen kann. Oh, doch nicht hingehauen, ich starte das Level neu, mache das noch 2-3 Mal, habe für ein Level schon mehrere Euro bezahlt, für ein paar Minuten Spielspaß. Diese Microtransactions ermöglichen aber auch was ganz was anderes, dass ich sage, wie monetarisiere ich denn Spiele, die sich eben nicht so ganz monetarisieren haben lassen. Auf jeden Fall ist der Punkt, ich habe ein Spiel, das habe ich zum Vollpreis gekauft oder vielleicht auch kostenfrei bekommen oder irgendwas dazwischen und ich kann immer wieder kleine Transaktionen machen. Das heißt, mal hier ein paar Cent, mal da ein paar Cent für, das können jetzt Sachen sein, die das Spiel tatsächlich weiterbringen, ja, also zum Beispiel, du kriegst mehr Erfahrungsboost bei einem Charakter und der levelt dann schneller als alle anderen, du bekommst mehr Gegenständsplätze in deiner Ausrüstung, was gerade bei Rollenspielen sehr wichtig ist, oder du bekommst nur kosmetische Items, wie dein Charakter bekommt einen anderen Hut, das bringt dir für das Spiel nichts, dann ist es eher so wie eine Spende für die Produzenten. Das Ganze geht auch über Internet und Telefon, dass man hier eben diese Transactions macht. Generell, meistens wird es heutzutage über Internet gemacht, aber man kann eben dort auch anrufen oder zumindest gab es dieses Bezahlungsmodell und dann kostet der Anruf so und so viel Geld. Sind die Mehrwertnummern gesperrt, geht das natürlich nicht. Also gerade bei Kindern ist das wichtig. Wenn ihr denen eine Kreditkarte gebt, können die damit bezahlen. Wenn ihr denen ein Handy gebt, können die damit bezahlen, weil du kannst mit deiner Telefonrechnung einfach gewisse Sachen mitbezahlen. Es kann in die Hunderte bis Tausende Euro gehen, wenn du Mehrwertnummer sperrst, geht das nicht. Über das Internet musst du natürlich gesondert sperren, falls das Kind dann eine Kreditkarte hätte oder eure Tatdaten hat. Wie kam das Ganze auf? Das war die Pferderüstung bei Oblivion. Da sind die hergegangen und haben gesagt, hey, für eure Pferde macht man eine ganz lustige Rüstung, die bringt überhaupt nichts. Kostet, glaube ich, 3,49 € oder so. Und die Leute haben die gekauft und dann sind sie dahinter gekommen, hey, wir können so Mikrotransaktionen, obwohl es bei 3 Euro wohl keine, ich glaube, das war ungefähr so um den Dreh. Es war jedenfalls sehr teuer. Sind es eigentlich keine Mikrotransaktionen mehr. Das Ganze ermöglicht hier jetzt Free-to-Play, dass ich wirklich sage, okay, ich habe ein kostenfreies Spiel, ich gebe das kostenfrei raus, du kannst dir es installieren, du kannst losspielen und ich monetarisiere das erst später. Irgendwann wird es monetarisiert werden, weil die Leute, die das gemacht haben, müssen ja auch bezahlt werden. Es kann aber wirklich sein, dass sie sagen, hey, es ist nur etwas in Richtung Spende, nur kosmetische Items, bis hin zu Pay-to-Win. Dazwischen gibt es so Free-to-Play mit Hindernissen. Das heißt, wie bei Candy Crush zum Beispiel, du kannst spielen und so, wenn du dieses Level nicht schaffst, verlierst du Leben und dann musst du eine Stunde warten, dann sind die wieder aufgefrischt, kannst du wieder weiterspielen. Oder du bezahlst, damit du diese Stunde nicht warten musst. Das sind Hindernisse, die dir hier in den Weg gelegt werden, die nicht das Spiel bereichern. Die sind nur zur Monetarisierung da. Keiner wird sagen, das Spiel macht mir mehr Spaß, wenn diese Hindernisse da sind. Also das ist der wichtige Unterschied, denn jedes Spiel hat, oder die meisten haben, einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Der soll eben dafür da sein, dass der Spieler die richtige Erfahrung hat. Solche künstlichen Hindernisse sind dann nur dafür da, das Spiel zu monetarisieren. Also da muss man ganz klar sehen, hier will der Publisher Geld und nicht, dass ich mehr Freude bekomme. Es gibt gewisse Versicherungen, die kann man abschließen, damit ein Gegenstand nicht kaputt geht, was dann RNG ist, also auf Zufall geht der kaputt oder genau in dem Moment geht er kaputt. Das lässt dich wahrscheinlich sicherer schlafen. Wie bei Candy Crush noch ein paar mehr Züge, wo es die Idee gibt, zumindest bei solchen Spielen, dass sie das hinterbei so machen, mit einem Algorithmus, dass es immer so aussieht, du könntest fast gewinnen, dann zahlst du nochmal 5 Züge dazu. Und dann machen die das wieder so, eine bräuchte ich noch, dann verschiebt sich irgendwas, doch noch 6, nach 5 zahlst du wieder und so weiter. Dass hier eben unterbewusst richtig viel Geld fließt. Die Idee ist wahrscheinlich, dass die Leute gar nicht mitbekommen, wie viel sie hier bezahlen. Also man lässt sie immer wieder mal kleine Beträge einzahlen oder jedes Monat ist die Handyrechnung höher. Aber ich weiß nie, dass ich so im Großen und Ganzen vielleicht für ein kleines Spiel mehrere Hunderte bis mehrere Tausende Euro vielleicht bezahlt habe. Spielspaß, da gibt es eben so ein paar Sachen wie Runes of Magic, war das so ein bekanntes Spiel, das für mich zum ersten Mal sowas wie World of Warcraft, ein MMORPG, so richtig Free-to-Play versucht hat und du hast angefangen und gemerkt, das ist nicht Free-to-Play. Die GameStar hat damals tatsächlich einen Artikel gemacht und immer gesagt in diesem Video, ja, ist kostenfrei, aber das kostet. Aber das kostet, aber das kostet. Und es kostete wirklich alles. Egal, was du da machst, einatmen, ausatmen. Also es war de facto nicht spielbar, wenn du nicht bezahlst. Weil der Spielspaß dann einfach so zurückgeschraubt wurde, dass du es eigentlich nicht als sinnvolles Spiel empfinden kannst. Wenn du zum Beispiel in Raid gehst und alle können dorthin reiten, du musst zu Fuß laufen und kommst eine halbe Stunde später an, dann werden die sagen, okay, dann nehmen wir uns jemand anders mit. Oder wenn in Raid gehst du, dass du neue Gegenstände dort mitnimmst. Wenn du in der Ausrüstung keinen Platz hast, brauchst du da auch nicht reingehen. Damit ist das Kernthema von so einem Spiel kaputt. Also dort haben sie es dann maßlos übertrieben, aber das war die Idee. Bei uns könnt ihr kostenfrei anfangen, dann catchen wir euch und dann müsst ihr eben zahlen und dann muss das monetarisiert werden. Bei Fallout 76 gab es dann auch noch so Sachen wie Platzbegrenzung in der Kiste, das ist wieder künstlich den Spielspaß zurückhalten, hin und wieder macht das natürlich Sinn, ja, räumt eure Rucksäcke so auf und da ist es dann, okay, wenn du mehr zahlst, bekommst du mehr Platz, also so wichtig ist es dann für den Spielspaß nicht. Spezielle Server, da geht schon in die Dekadenz teilweise rein. Mag so sein, also ihr müsst einfach nur erkennen, wo geht es wirklich um die Monetarisierung und wo geht es darum, dass das Ding Spielspaß ist und das Ganze geht hin zu Pay to Win, das ist der kompetitiv meistens, das heißt, du kannst theoretisch kostenfrei anfangen und losspielen, aber um irgendwie weiterzukommen, musst du bezahlen, also du kannst gar nicht mehr spielen, ohne zu zahlen. Und wenn das kompetitiv ist, dann erwischt es natürlich noch mehr Menschen. Das wäre so, als würden wir Schach gegeneinander spielen. Aber wenn du mehr bezahlst, bekommst du statt einen Turm eine Dame. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil, beziehungsweise ein großer Vorteil. Wenn ich jetzt noch mehr zahle, bekomme ich statt einen Bauern eine Dame. Und der von uns mehr und mehr bezahlt, bekommt immer bessere und bessere Sachen. Das heißt, du kaufst dir hiermit den Sieg. Du wirst öfters gewinnen, je mehr du bezahlst. Du wirst mehr frustriert, je weniger du bezahlst. Natürlich gibt es ein gewisses Ranking, wie diese Spiele dann, dieser Spieler zusammengemixt werden, also wer spielt mit wem, sonst würden keine neuen Spieler dazukommen, was hier generell ein Problem ist. Aber wenn Neuanfänger, wenn du gleich sagst, okay, du musst 5000 Euro zahlen, sonst brauchst du gar nicht mitspielen, wirst du keine Leute bekommen. Also musst du die mal gegen irgendwelche leichte Gegner gehen lassen und dann fängt dieses Pay-to-Win-Prinzip an. Glücksspiel, da in dem Ganzen sind noch Glücksspielelemente drinnen, so wie Lootboxen, das heißt, ich kaufe mir eine Box, ich weiß nicht wirklich, was ich bekomme. Bei Overwatch sind diese Lootboxen zum Beispiel nur kosmetisch. Also du kriegst jetzt kosmetische Items, aber du weißt nicht welche. Willst du genau das eine kosmetische Item, dann musst du sehr viel kaufen, wenn du Pech hast, dann ist es Glücksspiel. Card Packages wie bei Hearthstone, da ist es dann definitiv, ob ich hier gewinne oder nicht. Egal, was ihr sagt, wie taktisch Hearthstone ist, ja. Es gibt so absolut übermächtige Karten in diesem Kartenspiel, dass du die einfach haben musst. Du kannst mit dem Standardpaket nicht bei 10 Spielen gegen jemanden 10-mal gewinnen oder regelmäßig gewinnen, wenn du nur die Grundkarten hast. Das ist einfach nicht möglich. Das heißt, hier ist es ganz klar, okay, ich muss Geld zahlen, sonst komme ich nicht weiter. Und beziehungsweise, je mehr ich zahle, desto bessere Karten oder desto wahrscheinlicher ist, dass ich bessere Karten bekomme, aber ich kann sehr schwer auf einzelne Karten hingehen. Es gibt ein Crafting-System, aber da zahlst du viel zu viel an Ingame-Währung. Das heißt, ich habe hier einfach einen Glücksfall, bekomme ich die richtigen Karten oder nicht. Oder ich gehe her und sage, ich mache aus den Karten, die ich bekommen habe, irgendetwas. Und dann gibt es auch spezielle Fußballspieler zum Beispiel, das ist jetzt, sie sagen teilweise nicht zu Card Package, teilweise auch schon. Natürlich, wenn du da deinen Fußballspieler haben willst, das ist ja schon für viele Leute eine Herzensangelegenheit und wenn dann Ronaldo der Beste ist, dann willst du natürlich den haben, dann ist es nicht nur so, dass du den haben willst, so wie ein Skin, sondern auch noch haben willst, weil du mit dem besser spielen und gewinnen kannst und da ist es dann naheliegend, dass vielleicht irgendwelche Jugendlichen, gerade so Fußballspiele gehen ja für Jugendliche, hier viele hunderte bis tausende Euro zahlen, ohne noch immer zu bekommen, was sie wollen oder da Voida war auch mal in so einer Box drinnen, das haben sie dann rausgenommen, weil ganz viele Leute da Voida haben wollten. Das ist Glücksspiel. Jetzt haben Glücksspielkommissionen gesagt, nee, das ist kein Glücksspiel, weil bei Glücksspiel, das ist nur Glücksspiel, wenn du Geld daraus gewinnst. Und hier kannst du kein Geld gewinnen. Ich sage, das ist absoluter Quatsch, ja, weil was machst du mit Geld? Nichts außer dir Sachen zu kaufen. Welche Sachen kaufst du dir? Irgendein Fußballspiel und bei diesen Fußballspielen irgendwelche Card-Packages und Lootboxen. Also das, was ich mit Geld kaufe, wenn ich das Endprodukt bekomme, ist es kein Glücksspiel, aber wenn ich Geld kaufe, das ich nur dafür einsetze, dass ich mir zum Beispiel solche Dinge kaufe, dann wäre es Glücksspiel sonst nicht. Das ist absoluter Quatsch. Natürlich ist es Glücksspiel. Das Kind, der Spieler, der Fußballfan ist, will seinen Hauptspieler natürlich haben, will seine Idole hier haben. Bei Hearthstone willst du die Hauptkarten haben, damit du dir die besten Decks zusammenstellen kannst. Du kannst ins Internet gehen und sagen, im Moment sind das die besten Decks, wenn dir da die Karte fehlt, ja, dann bezahlst du halt. Und das ist heutzutage schon so im Moment, dass du wahrscheinlich mehrere hundert Euro zahlen musst, um überhaupt einsteigen zu können bei Hearthstone, ja, weil die haben einfach sehr viele Leute, die da spielen. Natürlich ist das ganze Glücksspiel, warum sagt jetzt eine Kommission sowas, weil es auf Glücksspielgesetzen beruht, die nie dafür gemacht wurden. Dafür müssen einfach eigene Gesetze gemacht werden. Ich kann nicht mit Gesetzen, die im Casino gelten, die bei irgendwelchen Shows oder wenn ich in die Trafik gehe, irgendwelche Zetteln da kaufe, Lose kaufe, die da gelten, für so ein komplexes Thema hernehmen. Das ist einfach was anderes. Wir haben dieses Thema schon seit Jahrzehnten, aber sicher schon seit über 5 Jahren intensiv. Da müsste schon längst darauf reagiert werden. Peter, wir fangen an und sagen, ja, wir monetarisieren unsere Spiele nicht mehr in der finalen Phase, also wir sagen, sie sind fertig, sondern nee, das könnte ja schon früher gehen, zum Beispiel in der Beta. Warum könnte jetzt jemand in der Beta schon sein Spiel rausgeben? Da ist es noch nicht ganz fertig, da siehst du noch Bugs, Fehler, Teile sind vielleicht noch gar nicht programmiert. Um es zu testen, ja, funktionieren die Server, wenn viele Leute drauf zugreifen und die Leute sagen dann teilweise noch, das und das ist falsch. Also die können Reports schreiben und sagen, dort und dort gibt es ein Problem. Die testen das kostenfrei für dich. Hin und wieder musst du auch die Beta bezahlen, weil die Leute einfach so heiß drauf sind, dieses Spiel zu spielen, dass sie bereit sind, schon in einer sehr frühen Phase zu bezahlen. Dann hast du nicht nur Gratis-Tester, sondern hast du Tester, die dich bezahlen. Okay? Dann dachten sie sich wohl, das reicht noch immer nicht, das Ganze geht in die Alpha. Das ist dann eine absolute Rohfassung und vor der Alpha ist nichts. Noch nie jemand auf die Idee kommen, dass man da auch noch vorher irgendwie testen könnte, also muss die Pre-Alpha her. Das geht schon, da gab es dann Ideen, wie die Alpha muss noch bezahlen und dann wird sie irgendwann Free-to-Play, also je früher die Leute dir gratis testen wollen, desto mehr müssen sie zahlen. Es ist heutzutage so, je früher du ein Spiel willst, desto mehr kostet es meistens, anstatt das irgendwie zu honorieren. Gibt es auch, aber seltener. Also hier geht das Ganze in die Pre-Alpha vor. Und ich glaube, den Bock hier abgeschossen hat Annual Tournament. Die haben gesagt, naja, wir hatten schon ein paar Annual Tournaments gemacht, die waren ganz cool. Jetzt wissen wir nicht so wirklich, wohin damit. Wir lassen das einfach die Fans programmieren. Und wenn die Fans damit programmieren wollen, müssen sie 20 Euro zahlen. Ich weiß nicht, generell oder pro Monat oder was weiß ich, aber die Leute, die ihnen das Spiel machen, müssen es dann bezahlen. Und es wäre gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt ist es Free-to-Play, ich habe es mir mal angesehen, fühlt sich ein bisschen wie das alte Annual Tournament an, nur es ist einfach zu spät, jetzt will das irgendwie keiner mehr und dann ist es untergegangen. Aber das System ist schon, ja, über alle Maßen unverschämt eigentlich. Dann gibt es die Vorbestellung. Da kann es jetzt so, also du hast ein Produkt, wo die sagen, das wird bald fertig. Also nicht in der Beta, Alpha, Pre-Alpha, sondern einfach nur bevor du es kaufen kannst. Das macht jetzt zum Beispiel bei Konsolen Sinn, wie bei der PlayStation oder bei der Xbox, weil die sagen, naja, wir geben die raus und die sind am ersten Tag weg. Ja. Dann musst du sie ja vorbestellen, sonst kriegst du eben erst nach ein paar Monaten welche. Also da ist es ja noch irgendwie verständlich. Bei Software, die du dir runterladen kannst, die kannst du unendlich duplizieren, ist das nicht so, sondern die wollen einfach vorher das Geld. Ja. Verstehe ich auch, ja, du musst so früh wie möglich irgendwie versuchen, Geld reinzubekommen, gerade bei AAA-Titeln, die sind sehr teuer, brauchst das Geld, um Leute zu bezahlen, aber Nachteil ist natürlich, die Konsumenten haben noch keine Reviews, irgendwelche Wertungen von Magazinen, die sich das angesehen haben und gesagt haben, das ist okay. Vielleicht ist das so fehlerhaft, dass es nicht funktioniert, dass es immer wieder abstürzt, vielleicht ist es einfach nur schlecht oder vielleicht ist es auch so, dass es doch gar nicht herauskommt, wenn im letzten Moment irgendwie alles crasht. Das kann alles passieren, es kann auch sein, dass es einfach fair ist und du hast halt am ersten Tag deine Collector's Edition oder was auch immer. Ja? Aber du bezahlst dir Geld, ohne wahrscheinlich vorher Informationen über das Spiel bekommen zu haben von neutralen Personen. Das ist hier das Problem. Der Zeitpunkt vom Release kann verschoben werden. Bloodlines ist jetzt gerade das Paradebeispiel. Ich glaube, jetzt haben sie es insgesamt über ein Jahr oder anderthalb Jahre von dem Termin verschoben, wo sie es einmal angekündigt haben. Das Team ausgewechselt oder sehr hohe Positionen ausgewechselt. Ja, die Leute, die es bezahlt haben, warten eben jetzt. Ja? Dann gibt es Crowdfunding. Da hast du überhaupt keine Garantie. Also jetzt sind wir nicht bei der Vorbestellung, jetzt sind wir nicht bei der Beta, bei der Alpha, bei der Bui-Alpha, sondern tatsächlich noch vorher, also jemand präsentiert eine Idee. Das Geile darin ist, dass das einfach Ideen meistens sind, wo du sagst, die haben eine Fanbase, aber das würde nie eine große Firma machen, weil die einfach sagen, das rentiert sich nicht. Also gehen die Fans her und sagen, wir zahlen vorher Geld, ja, entweder das Spiel und das bekommen wir dann für das, was wir bezahlt haben, oder tatsächlich mehr, nur damit dieses Projekt verwirklicht wird. Das kann jetzt super geil sein, weil Projekte realisiert werden, die sonst nie hätten realisiert werden können. Es kann aber auch so sein, dass die Leute mit dem Geld abhauen oder das Geld verbocken oder eben ja, das nicht hinkriegen und dann ist das Geld weg. Du hast keine Garantie, dass das gemacht wird, du kriegst dein Geld nicht zurück oder es ist sehr schwierig und es kann einfach sein, dass sich die bereichern. Also da geht es viel um das Vertrauen, das du zu der Person hast, der du dieses Geld zahlst. Also das ist schneidet sich sehr weit auseinander, wie positiv und negativ das sein kann. Dann gibt es noch so Nebensachen wie Geld mit Spielen zu verdienen. Das wird wenig Leute treffen, aber natürlich kannst du professionell spielen. Das ist im E-Sport, wo heutzutage Olympia immer noch sagt, das ist kein Sport, ja, weil das ist zu brutal. Also wenn du auf eine Maus drückst und Lichtpunkte dir hier suggerieren zu schießen, ist das wesentlich brutal, obwohl keinem Wesen auch nur das geringste Leid zugefügt wird, als wenn im Boxen jemand hergeht und real mit der Faust dem anderen so lang in die Fresse schlägt, bis der K.O. ist. Das ist wesentlich humaner, ja, weil das ist Sport und das andere sind Lichtpunkte, als ein Videospiel. Aber hier gibt es schon riesengroße Veranstaltungen in Arenen, also auch da wird generell Geld gemacht, da werden die Spiele angepriesen. Mit Moderatoren, als ich in Amerika war, da lief ein Sender, da lief die ganze Zeit Street Fight und solche aktuellen Sachen, die gerade, Veranstaltungen, die gerade liefen. Und da gibt es natürlich Leute, die dorthin trainieren. Die bezahlen dann meistens nur ein Spiel, weil die trainieren nicht verschiedene Spiele, aber machen hier sehr viel Geld. China Pharma in WoW war früher so etwas, dass einfach in China die hergegangen sind, ganz viel Gold gefarmt haben und dann konntest du dir Ingame-Währung kaufen. Das heißt, das ging damals noch nicht, dass ich sage, nein, ich habe in dem Spiel zu wenig Geld, ich zahle da mal 20 Euro und dann kriege ich dort mehr Geld. Also das ist genau das Gegenteil von Moons of Magic. Und dann haben die das einfach in den Ländern gemacht und dann im Spiel überwiesen an einen anderen Charakter, ja. Das haben sie dann sehr schnell runtergefahren. Blizzard steht hinter der Firma World of Warcraft und gesagt, naja, ihr könnt nur mal eine Stunde am Tag spielen und dann bekommt ihr weniger Geld und weniger Erfahrungspunkte, auch Charaktere hochzuleveln, Basen und Ding. Also es gibt so eine Mascherie hinter den Videospielen, wo Leute Geld verdienen. Natürlich auch generell Glücksspiele anzubieten ist eine Möglichkeit über diese ganzen Spiele. Und irgendwann waren auch Mods im Gespräch, die verändern dein Spiel, ja, dass du sagst, ich habe GTA und das Spiel in der Stadt und jemand programmiert eine andere Stadt drüber, bist du eben in einer anderen Stadt. Das wollten sie plötzlich mal kostenpflichtig machen, hat die Community sofort gesagt, hey, wir machen das kostenfrei, wir wollen auch nicht das andere dafür zahlen. Firmen und Konzerne finanzieren auch Spiele, gerade Epic oder Sony gehen gerade her und sagen, hey, wir bezahlen Geld hier, dass ihr Spiele macht. Ja? Epic geht her und sagt, wenn ihr auf unsere Plattform kommt, zu einigen sehr speziellen Publishern, die das Geld nicht haben, wir zahlen euch, was das ganze Ding kostet. Alles, was wir einnehmen bis zu dem Zeitpunkt, wo das drüber geht, gehört dann uns, ja, aber ihr seid safe, ja, egal wie viel ihr verkauft, wenn ihr weniger verkauft, haben wir Pech gehabt und wenn es drüber geht, bekommt ihr dann wieder ganz normal das Geld. Das heißt, der Publisher kann sagen, wow, ich nehme ja auch noch ein halbes Jahr mehr Zeit, ich habe das Geld von Epic und dann kommt ein geiles Spiel raus. Sony sagt sehr viel Exklusivtitel, wir machen eine Playstation, wir wollen, dass viele sehr coole Titel nur auf dieser einen Konsole sind. Das heißt, du musst diese Konsole kaufen, damit du diese Spiele spielen kannst und somit verkauft Sony ihre Konsolen. Meistens werden die Konsolen mit Minus verkauft, weil da so viel Hardware drin ist, dass sie gerade am Anfang mehr kosten, als eigentlich sie im Verkauf sind. Aber durch die ganzen Spiele, die dann wieder verkauft werden, kriegt man Geld zurück. Also Sony bekommt dann Spiele, die er für die PlayStation kauft. Das heißt, sie wollen so viele Playstations wie möglich verkaufen, dass auch so viele Leute wie möglich dann Spiele für ihre Konsolen kaufen. Dann gibt es natürlich noch sowas wie staatliche Unterstützung, Preisverleihungen oder der Staat sagt Steuererleichterungen und so. Das ist in vielen Ländern, gerade in deutschsprachigen Ländern, eine Katastrophe. Die letzte Preisverleihung des Computerspielpreises in Deutschland war einfach nur eine politische Veranstaltung auf unterstem Niveau mit einer Moderatorin, wo Fremdschämen eigentlich noch was ist, was du täglich gern tust, bevor du so etwas tust, wie die da aufgetreten ist. Also da ging es nicht um Videospiele, sie haben ein bisschen Geld durch die Gegend geworfen, das war es aber auch schon, teilweise auch sehr fragwürdig. Dann hat es geheißen, nee, das gibt es jetzt nicht mehr, dann hat es geheißen, okay, das gibt es doch noch. Also das braucht noch sehr lange Zeit zur Entwicklung, der Politiker noch keine Ahnung haben, was für eine gewaltige Industrie das ist. Also auch wenn man Merkel hernimmt oder so, die hat da überhaupt keinen Zugang. Die weisen ein paar Zahlen und dann sagt sie, okay, das ist wahrscheinlich theoretisch wichtig, aber das kann es ja eigentlich gar nicht sein. Also man merkt dieses Unverständnis bei Politikern wirklich sehr stark. So, was gibt es dann noch so, um Spiele zu monetarisieren? Remake, Remaster, Bundles, das heißt, ich habe Spiele, die funktioniert haben, ich mache die nochmal neu, ich mache die schöner, ich überarbeite die vielleicht komplett, dass sie wirklich in die heutige Zeit transportiert werden, ich gebe mehrere Teile zusammen und verkaufe das dann, das heißt, ich habe hier zumindest weniger Arbeit um Titel, wo ich die Nostalgie mitverkaufe, hier, Entschuldigung, hier wieder monetarisieren zu können. Wenn ich da die Rechte drauf habe, ist das ein Markt, der gerade boomt. Nostalgie ist für Menschen total wichtig. Und da ist es einfach so, dass gewaltig viele Spiele in irgendeiner Art und Weise zurückkommen. Teilweise wirklich nach sehr kurzer Zeit, sowas wie 5 bis 10 Jahre, und du hast schon irgendein Remake, ein Remaster. Franchises und Merchandises ist natürlich wichtig. Also teilweise werden hier einfach Franchises absolut ausgeschlachtet, das kann jetzt sein, ich habe ein Videospiel, da gibt es ein Videospiel Franchise, das wird dann ausgeschlachtet, oder ich habe sowas wie Warhammer als Tabletop, na, dann machen wir ein Spiel dazu, heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind, aber ich habe Herr der Ringe, natürlich machen wir ein Spiel dazu, ich habe einen Film, dann mache ich ein Spiel dazu, das wäre ein Franchise, gerade bei Filmen funktioniert es oft nicht so. Und Merchandise, natürlich gibt es dann noch Sachen, die kannst du über dieses Videospiel kaufen. Bei The Witcher gibt es irgendwelche Mäntel und Jacken, die du dir auch kaufen kannst. Teilweise ist das dann natürlich richtig teuer oder es sind eben so T-Shirts und so, die dann wieder sehr billige Qualität haben. Also ist teilweise sehr okay, teilweise leider sehr fragwürdig, aber gibt es natürlich da auch alles, wo ich dann sage, ich habe ein Spiel, ich habe eine Marke und die wird über die Maßen hier nochmal monetarisiert. So. Jetzt kommen wir zum Hauptpunkt. Was ist das Problem von diesem Ganzen? Wir reden mal über das Problem der Finanzierung. Und jetzt sind wir mal kurz auf Seiten der Entwickler. Bei AAA-Titeln ist der Aufwand oft so groß, dass ich, wenn das Spiel 60, 70 Euro kostet und sich, ich sag mal, nur ein paar Millionen Mal verkauft, eher bei den unteren, an der unteren Millionengrenze, dass sich das nicht rentiert. Überlegt man sich vielleicht, hä, ist das wirklich so? Überlegt mal, im Kino zahlt ihr 10 Euro für 2 Stunden, sag ich mal. Die meisten Filme sind Überlänge, dann zahlt man so um die 10 Euro, geht 2 Stunden ins Kino, das heißt pro Stunde 5 Euro. Was zahle ich denn für so einen AAA-Titel? Der geht bis zu 100, 200, 300 Stunden. Jetzt können wir sagen, okay, wir haben so, ich rechne jetzt mal ganz einfach 30 Stunden Hauptkampagne, zahlen wir 60 Euro, also pro Stunde zahlst du dann nur mehr 2 Euro, das ist die Essenz, aber du kommst schnell mal auf deine 60 Stunden, zahlst du nur mehr 1 Euro oder 100, 200 Stunden. Wenn du kooperative Spiele nimmst, dann kann das sein, dass du 300, 400 Stunden dort spielst. Okay, dann müssen sie nicht so viel Content programmieren, kompetitive Spiele, also wo du gegeneinander spielst, oder auch kooperative Spiele. Kooperative Spiele brauchen mehr Content, weil du gemeinsam meist mehr Content brauchst. Wenn du gegen andere spielst, bei Schach sagst du nicht, nach dreimal habe ich es durch, sondern kompetitiv kannst du dann tatsächlich länger spielen. Und prinzipiell bei AAA-Titeln, die jetzt Singleplayer sind, wo man sagt, okay, das Ding muss 200 Stunden halten, auch wenn da sehr viele redundante Sachen dabei sind, sehr viele Wiederholungen und so, ist es trotzdem ein Riesenaufwand. Du brauchst hier Voice-Actor, du brauchst hier Schauspieler, es wird Motion Capture eingespielt. Du brauchst hier Leute, die die Musik machen, die das Ganze designen, die die Story schreiben. Du brauchst alles, was du in so einem Filmstudio brauchst, plus noch mehr Computer, plus noch mehr Gameplay oder generell Gameplay, Interaktionen und eine Riesenwelt. Also das kostet richtig, richtig viel Geld. Jetzt, wie viele Leute spielen? Und das war ein bisschen so ziemlich das Problem, dass das natürlich viel weniger, oder ist das Problem, dass das viel weniger sind als ins Kino gehen. Ja, ins Kino gehen kann das Kind mit der Oma. Und alles dazwischen. Das ist alles möglich. Spieler hast du jetzt einen Kreis, der einfach schon langsam größer wird. Das ist mal das eine Problem. Ich habe jetzt schon von Studien gehört, dass anscheinend die Hälfte der Menschheit spielt. Da werden viel Handygames dabei sind. Das sind keine AAA-Titel. Aber dennoch, es spielen immer mehr. Dann ist noch das Problem, wie viel spielst du? Ja, ein Kinofilm ist nach 2 Stunden vorbei. Ein Videospiel nach 30 Stunden. Das wäre dann geht eher so in Richtung Serie, aber auch da dauert das länger. Das heißt, wie viel Videospiele brauchten normale Spieler im Jahr, wenn er die tatsächlich durchspielt? Die meisten spielen sie nicht ganz durch, deswegen kaufen sie auch mehr. Aber du brauchst einfach nicht so viel wie bei Filmen. Und trotzdem sind die Produktionskosten von AAA-Titeln extrem hoch. Wenn du im Indie-Bereich bist, hast du natürlich nicht den Absatz. Also, dass es hier eine zusätzliche Monetarisierung geben muss, ist wahrscheinlich so, so wichtig, dass man sagen könnte, hey, sonst würde es die ganzen Spiele nicht geben. EA hat, glaube ich, mal gesagt, wie viele Milliarden sie pro Jahr für Videospiele ausgeben. Und haben dann so gemeint, ja, es bleibt relativ konstant, aber früher haben sie dafür über 70 Spiele im Jahr produziert und jetzt sind sie bei über 10. Das ist richtig krass, also man sieht, wie unglaublich teuer Spiele geworden sind und das sagt auch die ganze Industrie. Also das ist keine Verschwörungstheorie, sondern jeder, der sich dort auskennt, sieht, okay, die Produktionskosten, wenn ich hier zig Schauspieler und weiß Gott was brauche, die müssen einfach gestiegen sein. Also, was brauche ich? Die Leute müssen hergehen und akzeptieren, okay, Spiele sind doppelt so teuer, also irgendwas zwischen 120 und 150 Euro. Dann wird es wahrscheinlich besser gehen. Das geht gar nicht. Oder nur sehr langsam. Anscheinend ist da richtig ein großes Problem. Und jetzt hat es geheißen, ich glaube, das neue FIFA kostet 70 Euro und alle haben schon aufgeschrien, fragwürdig. Ja, natürlich ist es jetzt fragwürdig, wenn das so viel Geld kostet und dann habe ich noch Microtransaction, dann habe ich noch Card Packages und weiß Gott was. Jetzt ist das wohl irgendwie nicht möglich, dass die Leute das akzeptieren. Also brauchst du irgendeinen Plan B und der Plan B sind eben irgendwelche Special Editions, ja, wo ich sage, das macht dann auch nicht so viel aus, weil so eine Special Edition ist auch teuer, da musst du irgendeine teure Figur reingeben und weiß Gott noch was dazu, da machst du, auch wenn die 150 Euro kostet, ist die Gewinnspanne doch nicht so riesig. Aber okay, da gibt's noch ein paar tausend raus und dann musst du irgendwas in diesem Spiel verkaufen und das sind dann Microtransactions, das sind dann regelmäßige Kosten, was auch immer. Es ist sehr fragwürdig, wenn ich etwas zum Vollpreis verkaufe und 60 Euro sind nun mal jetzt gerade so ungefähr der Vollpreis, 60 bis 70 Euro und dann wieder weiter monetarisiere, weil dann ist es ja quasi kein Vollpreis, dann ist es ja immer wieder der Startpreis. Wen trifft es jetzt? Also so ist es, irgendwie so ist es, Videospiele werden immer teurer, die Preise sind seit Jahren gleich geblieben, also sie sind echt seit sehr vielen Jahren konstant. Dass sich das irgendwie nicht ausgeht, sollte klar sein. Jetzt gibt es ganz viele Monetarisierungsvarianten und irgendwie kommen die ja offensichtlich zu ihrem Geld, sonst könnten sie nicht weitermachen. Wen trifft es jetzt? Und ich glaube, es ist wirklich eine kleine Menge, die es trifft, eine große Menge, die ein bisschen mehr zahlt, ja, die vielleicht nur bei einzelnen Spielen bereit ist, mehr zu zahlen, aber dann kommt das ganze Geld in die Industrie rein, der sagt halt, okay, Darth Vader war mir jetzt 1000 Euro wert, sonst tue ich das nicht. Ich glaube, das ist so, die breite Masse zahlt da einfach ein bisschen mehr, im Schnitt einfach pro Spiel noch ein paar Euro dazu. Wenige werden sagen, okay, gar nichts, ja, ich kaufe ein Spiel zum Vollpreis oder ich kaufe es zum Preis, aber ich mache niemals Microtransactions, wo ich ganz stark dabei bin. Also diese, ich kaufe für Kleinigkeiten, weiß Gott was, finde ich extrem fragwürdig, weil ich dann denke, sonst zahle ich pro Spielminute, pro Spielstunde einen Euro und da zahle ich plötzlich pro Spielminute einen Euro oder so. Also das kann so irgendwie nicht funktionieren. Und ich glaube, es trifft echt eine kleine Gruppe, die da total reinfällt und wie bescheuert zahlt. Da ist eben die Frage, ist das fair? Also wäre es nicht fairer zu sagen, hey, wir lassen diese Microtransactions, wenn uns die aufgehen, machen wir ganz viel Geld. Ja, bei Candy Crush, da reden wir davon, für dieses kleine Spiel, das die Milliarden gemacht haben, das dürfte eigentlich gar nicht sein. Ja, dass ich eine gute Idee habe, aber dafür plötzlich Milliarden habe, während andere Leute ewig an einem Spiel arbeiten, das super gut ist, aber dich einfach nicht so verarscht. Aber die Leute bezahlen, sie sind bereit, das zu bezahlen. Also musst du sagen, ja, Markt ist, darf er sich halt dort selbst regulieren. Es ist so. Eigentlich wäre es fairer, wenn einfach Spiele so groß wie sie sind, das und das kosten und das teilt sich auf alle auf. Ich glaube, dass hier eben wenig Leute, die zum Beispiel total gerne diese kosmetischen Items haben wollen, die trifft halt total, ja, weil die können sich da dumm und dämlich kaufen und wollen ihren Charakter perfekt ausstatten. Das ist eben ihr Spaß im Spiel, das ist ja auch vollkommen okay, aber plötzlich ist das so unglaublich teuer. Früher war das wahrscheinlich das, was nichts gekostet hat. Ich finde da keine Statistiken, wo ich jetzt klar was rauslesen kann. Das sind jetzt meine Gedanken dazu. Würde mich eure Ideen oder was ihr davon hält oder glaubt, total interessieren, wen es da am meisten trifft, ob das eine faire Verteilung ist, ob jeder so sein Spiel hat und dann teilt sich wieder auf, der eine zahlt ihm für das mehr, der andere für etwas anderes, mag auch sein. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken, so viele Monetarisierungswege zu haben. Und was ich mir dann auch noch gedacht habe, bei Pay to Win, ja, was einfach fehlt bei Videospielen, ist die Dekadenz. Du kannst dir ein Auto einfach um 1 Million mehr kosten, als es wert ist, als da drinnen ist. Ja? 10.000 PS kannst du auf der Straße auch nicht schneller fahren. Also du hast in ganz vielen Sektoren Möglichkeiten, dir mit viel Geld irgendwie, dass du zeigst, das ist meins, ich bin so reich. Ja, du kannst dir auch einen vollen Computer kaufen, aber in Spielen konntest du das nicht. Du konntest noch so reich sein, was zur Hölle willst du in einem Online-Spiel jemand anders zeigen? Du konntest einfach nur länger spielen. Und dann gab es schon so Ideen, naja, ich lasse ihm andere für mich spielen und krieg das Geld. Oder, und jetzt haben wir sowas wie Pay to Win, naja, wir spielen Schach, aber ich habe eben nur Damen und einen König am Feld und du spielst mit der normalen Aufstellung. Also ich weiß nicht, wie wichtig es ist, aber da gibt es wahrscheinlich Leute, die viel Geld haben, denen das unglaublich wichtig ist und die nur Spiele spielen wollen, wo sie eben, oder sehr viel, wo sie ihre Dekadenz zeigen können. Also wo sie einfach sagen können, ich steige da mit 1.000 Euro ein, ja, und dann geht's los und dann schauen wir mal, wie oft ich gewinne. Du erkaufst dir die Siege nicht durch deine Kompetenz, sondern durch das Geld, das du dir hoffentlich durch deine Kompetenz erarbeitet hast und kannst das dann so irgendwie ausleben. Will ich jetzt nicht drüber urteilen, ich glaube nur, dass es nicht unwichtig ist und vielleicht auch nicht zu wenig Geld, was über, ich nenne es einfach Dekadenz, in diese Industrie noch reinfließt. Das Problem bei Pay-to-Win, und damit möchte ich abschließen, ist dann allerdings nur, jedes Pay-to-Win killt sich irgendwann selbst. Das kann nicht mehr gehen, ja. Ich bezahle mehr, wenn ich öfters, du bezahlst mehr, ich bezahle mehr, du bezahlst mehr, irgendwann wird der Pool an Leuten, die mal gerade kostenfrei angefangen haben zu spielen, immer weniger, weil die können immer weniger zahlen. Sie merken, sie haben keine Gegner mehr, sie verlieren die ganze Zeit, ja, keine Gegner mehr auf ihrem Level, alle anderen sind viel besser, die haben viel mehr bezahlt, immer mehr steigen aus, weil sie sagen, du, ich habe da mehr als 100 Euro bezahlt und gewinne trotzdem nie, dann nehme ich lieber ein anderes Spiel. Das heißt, diese Pyramide geht zusammen, es werden immer weniger und bei solchen Spielen, gerade wenn die kompetitiv sind, ist es eben ganz wichtig oder auch kooperativ, dass du andere findest. Ja, wenn ich um 3 in der Früh spielen will, weil ich gerade Zeit habe oder am Montagvormittag, weil ich sonst Nachtschicht habe und ich finde keinen, der mit mir spielt, dann hilft es mir auch nichts, wenn ich 1 Million da reingebuttert habe. Du brauchst einen Gegner. Ja, dafür braucht das Spiel ganz viele Spieler. Und ganz viele Spieler, die viel Geld zahlen. Und dann merke ich, egal wie viel ich zahle, ein anderer zahlt immer mehr und ich fliehe trotzdem. Dann höre ich auf und irgendwann sind diese Spiele tot. Also ihr solltet euch auch immer informieren, ist das ein Pay-to-Win-Prinzip, wenn es in die Richtung geht, dann wird dieses Spiel irgendwann aussterben. Und egal wie viel Geld ihr da rein bezahlt habt, das ist dann weg. Ja, das bekommt ihr nicht mehr. Das ist auch nicht das Schlimmste. Ja. Wir kaufen uns viele Produkte, die sind Verbrauchsprodukte. Es muss euch nur klar sein, und wie viel ihr da rein steckt, ja, vielleicht denkt man, da ein Euro, da ein Euro, und dann werden es doch 500 Euro, die plötzlich weg sind, dann ist das Spiel tot, dann kann ich das Geld nicht mehr nutzen. Es gibt darüber sicher noch ganz, ganz viel zu sagen. Ich belasse mal dabei, weil das ganze Ding dauert jetzt ja über eine Dreiviertelstunde, diese zwei Teile. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon hält. Vielleicht kann man das mal dann noch von einer anderen Richtung sehen. Vielleicht kommen neue Monetarisierungsmodelle dazu, vielleicht neue Probleme, vielleicht neue Lösungen. Liebe Sturmtrotzer, ansonsten segnen wir Straffalten auf. Zum Horizont!